Die US-Direktion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes hielt am 26. März die 27. Vollversammlung der Mitglieder des Zentralvorstandes ab. Auf der Sitzung wurde die Arbeit des vergangenen Jahres bilanziert, den Vorschlag zur Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz aller Parteien, Organisationen und einzelner Persönlichkeiten im Norden, Süden Koreas und im Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel unterstützt und die Solidarität Aktionen mit den Organisationen der Wiedervereinigungsbewegung entfaltet zu haben. Man besprach auch die Arbeitsrichtung dieses Jahres. Zum Schluss der Versammlung wurde eine Erklärung verabschiedet, die den Titel trägt: Lasst uns den südkoreanisch-amerikanischen gemeinsamen Militärübungen ein Ende setzen und eine neue Zukunft der Nation einleiten.